Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, heute sind wir im Dicken Engel und begrüßen den Udo Vetter, der uns was zu den Nachfolgern von ACTA erzählen will. Wir sind eigentlich gerade alle sehr erleichtert, dass ACTA abgelehnt wurde. Und schon quasi fast gleichzeitig gibt es Nachrichten, dass es Nachfolge gibt, die CETA oder so ähnlich heißen und IMPRET. Keine Ahnung, von beiden wird gesagt, dass sie quasi beide ACTA komplett kopiert haben, was ich mir dann auch wieder nicht vorstellen kann, aber ich denke, Udo wird uns dazu was erklären. Hypergrip, du musst dich bitte auch Push-to-Talk machen. So, bitte Udo. Ja, vielen Dank. Erstmal großes Dankeschön für die Einladung heute Abend. Herzlich willkommen an die anderen Zuhörer. Deine einleitenden Worte sind natürlich richtig. Es ergibt sich ja fast schon aus der Natur der Sache, dass ACTA nicht ad ACTA gelegt werden kann. Einfach aus dem Grund, weil es genug Befürworter gibt, die natürlich jetzt auch eine herbe Niederlage erlitten haben im Europäischen Parlament. Aber einleitend wollte ich eigentlich sagen, natürlich ist die Abstimmung im Europäischen Parlament ein wichtiger und großartiger Schlusspunkt in einer Protestaktion, die es zumindest auf dieser europäischen Ebene bislang nicht gegeben hat. Also bevor man jetzt in Skeptizismus abgleitet und sagt, die Nachfolger von ACTA stehen schon vor der Tür und wir haben sehr viel zu befürchten, muss man sagen. Erstmal ist ACTA gekippt worden und das war eine großartige Leistung. Ich denke auch, dass wir Deutschen daran eine große Mitwirkung gehabt haben, insbesondere auch durch die Vorleistungen, die hier in Deutschland schon erbracht worden sind. Also wir können das gleich nochmal gern diskutieren, aber ich meine, wir haben es hier insgesamt mit einer deutlich neuen Protestkultur zu tun, die ihre Anfänge genommen hat in den Bereichen Zensursolar, Vorratsdatenspeicherung, Jugendmedienschutz, Staatsvertrag und ähnlichen Dingen. Da hat also die Online-Gemeinde in Anführungsstriche, die es aus meiner Sicht doch in diesem Punkt gibt, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, die Vorarbeiten geleistet. Also erstmal ist ACTA vom Tisch und das ist auch ein Ergebnis, zu dem sich viele sicherlich, die heute hier sind, die aktiv dagegen mitgewirkt haben, auch erstmal gut selbst applaudieren dürfen. Und ich möchte denen also auch ausdrücklich applaudieren. So, das war jetzt das Schulterklopfen und jetzt können wir uns noch einmal zurücklehnen und sagen, das ist jetzt gut gegangen und jetzt kommt das, was glaube ich nicht so gut geht. Ja, das ist richtig. Du hast ja schon angesprochen, es gibt Dinge, die man als ACTA 2 oder ACTA 3.0 interpretieren kann. Da gibt es ein Abkommen, das letztendlich ähnlich formuliert ist wie ACTA. Das ist CETA, das ist ein Handelsabkommen, dass die Europäische Union derzeit mit Kanada verhandelt, also praktisch ein ACTA auf bilateraler oder trilateraler Ebene. Dann gibt es IPRED, das ist ein Urheberrechtsabkommen, über das bislang sehr wenig bekannt ist. Dann gibt es im angloamerikanischen Bereich jetzt muss ich es nochmal nachschlagen, weil das immer etwas kompliziert formuliert ist. Das ist das TPP, Trans-Pacific Partnership. Das ist ein multilaterales Abkommen zwischen Ländern aus anderen Regionen, insbesondere aus dem amerikanisch-pazifischen Raum, wo also im Moment auch intensiv daran gearbeitet wird. Und die größte Problematik, die ich eigentlich sehe, ist das sogenannte INDECT-Projekt. Das ist ein Projekt, in dem oder mit dem präventiv Verbrechen oder Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten erkannt werden sollen, also praktisch auf der vorbeugenden Ebene durch starke alltägliche Kontrollen. Darüber müssen wir vielleicht gleich mal im Einzelnen sprechen. Dieses Projekt erinnert nicht nur an ACTA, was die Regelungsgehalte angeht, es erinnert auch, so platt jetzt auch das Bild, das ich jetzt ziehen würde, ist, es erinnert auch fatal an die Vision von 1984, weil es eben versucht, Komplettkontrolle im Alltag zu gewinnen. INDECT ist allerdings derzeit kein Abkommen, das besprochen wird, sondern das ist ein Forschungsprojekt, an dem sich 17 Institutionen, vorwiegend Universitäten und andere Einrichtungen im Auftrag der EU beteiligen. Also man sieht, es gibt genug mögliche ACTA-Nachfolger, von denen man bereits weiß, und ich meine, es gibt wahrscheinlich auch genug, von denen man bislang noch nichts weiß, weil sie eben in den Tiefen der EU-Aktenschränke oder der Aktenschränke der nationalen Regierungen verborgen sind. Was mich jetzt interessieren würde, ist, ich denke ja immer, Regierungen machen das nicht alles aus reiner Bösartigkeit, sondern es muss ja auch irgendwelche guten Gründe geben, dass die solche versuchen, solche Abkommen zu machen. Gibt es dafür gute Gründe? Weil ansonsten wäre das ja rein, ich weiß nicht, faschistoid, wenn man sagen würde, dass man diese Überwachung startet und die Eingriffe in die Privatsphäre, wenn es nicht dafür irgendwelche guten Gründe gäbe. Also wir haben es hier, meine ich, mit einem Clash der Kulturen auch etwas zu tun. Die Proteste, angefangen von Zensur Sulla, wo es um die, oder besser gesagt angefangen mit der Vorratsdatenspeicherung, weiter über Zensur Sulla, Jugendmedienschutz, Staatsvertrag und andere Dinge und Ähnliches, jetzt bis zu ACTA. Mit diesen Protesten hat ja niemand in der Europäischen Union auf der Verantwortungsebene oder in den nationalen Parlamenten ernsthaft gerechnet, sondern das war ja etwas aus dem Netz kam, was sozusagen im positiven Sinne aus dem Volk kam und was die Verantwortlichen ja auch völlig überrollt hat. Diese Ergebnisse, die da gekommen sind, dieser Druck, der sozusagen nicht von der Straße kam, sondern aus dem Netz kam, war etwas Neues. Und da trifft eben eine neue Rolle, nämlich die Netzöffentlichkeit, die kritische und informierte Netzöffentlichkeit auf traditionelle Politikvorgaben, wie es immer gehandhabt worden ist. Ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, dass die EU-Parlamentarier bis kurz vor der eigentlichen Abstimmung die einzigen sozusagen auf der Welt waren, die offiziell von dem ACTA-Dokument noch nichts gewusst haben, weil derartige bilaterale oder multilaterale Verträge traditionell in vertraulichen Runden ausgehandelt werden. Dieser Clash der Kulturen hat sich dann ebenso ausgewirkt und führt jetzt dazu, das muss man mal ganz klar sehen, dass hier auch eine große Verunsicherung auf Seiten der, ich sag's mal salopp, Regierenden herrscht, weil die nicht einordnen können, was kommt denn da für Druck. Und bösen Willen würde ich niemanden unterstellen, aber die Rolle der Geheimverhandlungen ist eben nicht mehr zeitgemäß und wird dazu führen, dass da auch im Sinne der Piraten mehr Transparenz durchgesetzt werden kann und sicherlich auch erzwungen werden kann. Wem nützt dieses Abkommen? Also ich habe mich da so ein bisschen informiert, bin aber da, weiß Gott, nicht Fachmann. Also der Wirtschaft und zwar irgendwelchen großen Firmen ist das, was ich herausgefunden habe und allen anderen schadet es. Das würde ja bedeuten, dass das so eine Oligarchie-Geschichte ist, also dass einige Mächtige dann die Gesetze versuchen zu verändern, damit sie ihre Sachen ins Trockene bringen und der Rest ist ihnen eigentlich relativ egal. Ja, im Kern hast du da nach meiner Auffassung recht. Das sieht man ja schon daran, dass bei den ACTA-Verhandlungen, das ist ja mittlerweile sehr gut dokumentiert, wie immer bei solchen Vertragsverhandlungen auf bilateraler, multinationaler Ebene, Lobbyistengruppen wie selbstverständlich eingebunden waren. Also gerade die Vertreter der Pharmakonzerne und der Urheberrechtsindustrie waren mittlerweile nachgewiesenermaßen von Anfang an dabei und haben auch an den Textentwürfen mitgeschrieben, was natürlich auch dann nicht verwundert, was dann am Ende rausgekommen ist. Und das bedeutet faktisch letztendlich, dass es in der Tat so ist, dass hier eben eher mit Rücksicht auf Lobbyistengruppen und wirtschaftliche Interessen solche Verträge ausgehandelt werden, als auf das mögliche Interesse der Bevölkerung. Man darf ja nicht vergessen, dass ACTA sich nicht nur sozusagen bezog auf die Pläne, bürgerliche Freiheiten im Netz einzuschränken, um Urheberrechte besser zu schützen, sondern ein wesentlicher Teil von ACTA ist ja fast das Dramatischere noch, weil es sich um Menschenleben geht, dass die Politik hinsichtlich von Grauimporten von Medikamenten bzw. Reimporten von Generika drastisch verschärft werden sollte, was zur Folge gehabt hätte, dass zum Beispiel legale Generika aus Indien nicht mehr in Entwicklungsländer hätten exportiert werden können, obwohl es sich dann um solche Dinge handelt wie AIDS, Medikamente und Ähnliches. Also ich stimme dir da in dem Punkt auf jeden Fall zu, dass die Beteiligung der wirtschaftlich interessierten Lobbyistengruppen weit über die demokratische Teilhabe hinausging. Insbesondere hat ja das Europäische Parlament erst in letzter Sekunde den eigentlichen Text erhalten. Es gibt aber Urheber, wie zum Beispiel Mario Barth, der findet ACTA ganz toll, habe ich heute gesehen. Und wie ist es, schützt ACTA tatsächlich irgendwelche Leute, die, sagen wir mal, im weitesten Sinne kreativ tätig sind und deren Inhalte? Ist es dafür eigentlich gedacht oder ist das nur ein ganz geringer Teil und eigentlich vergleichsweise uninteressant? Also ACTA schützt erst, ACTA und die anderen jetzt geplanten Abkommen schützen in erster Linie die, was den Urheberrechtsbereich angeht, die Verwerterkreise. Das heißt also die Inhaber der Nutzungsrechte, die muss man unterscheiden von den Urhebern. Die Urheber sind diejenigen, die die Werke schaffen und die Verwerter sind jene, die sie vermarkten. Und das sind also konkret die Plattenfirmen, die Buchverlage und die Hörbuchverlage oder die Filmstudios. Diese sollten extrem geschützt werden durch ACTA. Insbesondere konnte man aus dem Vertragstext ziemlich genau herauslesen, dass eben hier zum Beispiel geplant war, bürgerliche Freiheiten im Netz einzuschränken, und zwar durch Modelle, wie wir sie schon aus Frankreich und England kennen. Also möglich wäre durch ACTA gewesen, und das war offensichtlich die Intention, zum Beispiel Three Strikes Sperrmodelle zu entwickeln und ähnliche Sanktionen, also und insbesondere auch die beteiligten Länder auf die Mitwirkung der Justiz zu verpflichten, was nichts anderes heißt, als dass zum Beispiel auch nicht gewerbliche Urheberrechtsverletzungen möglicherweise sogar strafbar gewesen wären und entsprechend härter verfolgt worden wären. Also wenn Mario Barth sagt, ich bin für ACTA, denkt er vielleicht etwas zu kurz, weil ACTA wäre nicht ihm zugute gekommen in erster Linie, sondern erstmal den Institutionen, denen er seine Rechte abgetreten hat. Ich lasse es einfach mal dabei, das müsste man, wenn man in die Urheberrechtsdebatte einsteigen will, noch mal genauer diskutieren. Allerdings ist es eben nicht so einfach, dass man sagen kann, ACTA hätte jetzt den Musiker, der von irgendwas lebt oder von die kleine Band, die gelegentlich Auftritte hat, so weit nach vorne gebracht, dass die überhaupt sich keine Sorgen mehr machen müssen, dass einer ihrer Songs oder einer ihrer Texte in Tauschbörsen getauscht wird. Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn Mario Barth etwas Cleveres sagt. Das hätte mich tatsächlich gewundert. Und jetzt möchte Markus entweder was sagen oder was fragen. Bitte, Markus. Also da war gerade vor mir noch jemand in der Liste, der Gecko oder so. Ja, der hat sich wieder ausgetragen. Keine Ahnung. Gecko, möchtest du zuerst? Ja, ich habe die meine Frage selbst auf Google beantworten können. Insofern hat sich das erledigt. Danke. Nein, vielleicht interessiert sie uns alle und dann haben wir sie auch hier auf Band und wenn jemand sie später anhört, ist es vielleicht ganz spannend. Ja. Es ging um Folgendes. Er hatte ein Fachwort gesagt für Diffamatika, also für die Medizin, aber ein anderes Wort, was dann die gefälschte Medizin bedeutet hatte, mit der die Medikation in Afrika besser finanziert werden könnte, eben auch diese AIDS-Medikation. Ja, sorry, ich weiß, ich habe mich da falsch ausgedrückt. Mir fiel jetzt und fällt jetzt ehrlich gesagt der korrekte Begriff nicht ein. Du kannst ihn uns aber gerne sagen. Ist nicht Generika? Ja, doch, das ist in Ordnung. Nur ich war mir da unsicher, das wollte ich eben fragen und das konnte ich jetzt eben schon herausfinden. Also ACTA richtet, wenn ich das kurz so sagen darf, das ist ein ganz interessanter Aspekt, sich eben nicht nur gegen Medikamentenfälschungen in dem Sinne, dass jetzt irgendwie in Indien ein hier in Europa produktrechtlich geschütztes Medikament schlicht nachgebaut und kopiert wird, sondern es wäre auch möglich gewesen, eben international legale Medikamente, also sogenannte Generika, zum Beispiel zu verbieten, einfach mit dem Hinweis darauf, dass das ist das krasseste Beispiel, das ich gehört habe, dass die Produktfarbe der Produktverpackung in Europa urheberrechtlich geschützt ist, also als Warenzeichen oder ähnliches, was eben dazu geführt hat, und auch bisher gab es solche Versuche schon, eben billige, legale Medikamente aus Drittländern wie Indien, die ja viele Medikamente mittlerweile produzieren und in Entwicklungsländer exportieren, vom Markt fernzuhalten, eben mit dem Bestreben, dass dort die teuren Medikamente verkauft werden können. Wobei natürlich klar ist, dass die meisten Länder, die da betroffen sind, sich diese Medikamente schlicht nicht leisten können. Das ist eine ziemliche Schweinerei, muss man ja ganz klar sagen. Markus. Ja genau, also ich wollte dem Udo auch beipflichten. Also das Hauptproblem ist, glaube ich, dieser Kulturclash, der da vorherrscht, weil die Leute, die das verhandeln, sind Leute, die irgendwie seit 30, 40 Jahren Intellectual Property machen und das auch nur aus dieser Sichtweise kennen. Ja, also dass wir sozusagen jetzt, nachdem die Industrie abgewandert ist nach China, dass wir jetzt unsere geistigen Erzeugnisse schützen müssen, um sozusagen außenhandelsbilanztechnisch uns gegen die anderen Länder auch durchsetzen zu können und dass wir unsere Werte schützen müssen. Das ist sozusagen das Motto, mit dem die das machen. Und deswegen finden die es dann auch ganz gut. Die Verhandlungen oder die Beratungen mit der Zivilgesellschaft finden ja hauptsächlich so Stakeholder-Meetings statt. Auch die Piraten haben sich ja damals bei so einem Treffen mal mit den Leuten unterhalten. Aber das war halt irgendwie eine Stunde lang in der Schweiz irgendwo. Und das reicht halt nicht aus, um halt so einen Prozess irgendwie mitgestalten zu können. Das lohnt sich also nur für große Lobbyfirmen, die halt zu allen Treffen überall auf der Welt halt auch ihre Vertreter senden können, um halt auch diese Beratung beeinflussen zu können. Also das ist halt sozusagen ein Problem, dass wir nicht in der Lage sind, als normale Bürger uns in den Prozess einzubinden. Ja, also ich gebe dir da nochmal ausdrücklich recht. Wir müssen uns klar darüber sein, also diejenigen, die gegen ACTA aktiv gewesen sind und es sind und diejenigen, die es passiv sozusagen den Protest unterstützt haben, dass die Verunsicherung auf Seiten der Politik und der Exekutive in Brüssel insbesondere, ja, da kann man fast sprechen, dass die Leute Angst haben. Man hat das ja an dem verantwortlichen Kommissar, dem Herrn van der Gucht, gut gemerkt. Dem fehlten ja regelrecht häufig die Worte, als er sich mit dem online organisierten Protest auseinandersetzen musste, nämlich spätestens in dem Augenblick, als der Protest massenhaft auf die Straße getragen worden ist und diese großartigen Demos stattfanden, das sind die nicht gewohnt und das hat die verblüfft, dass also dieser Online-Protest, den sie schon bedrohlich genug empfunden haben, weil er eben nicht nur, sag ich mal jetzt, polemisch herüberkam, sondern sehr sachorientiert war und sachkundig war, plötzlich auch auf die Straße getragen wird. Und diese Verunsicherung auf Seiten der Politik und der Exekutive, wenn man mit solchen Leuten spricht, also ich spreche ja nicht mit dem EU-Kommissar, aber ich kenne den einen oder anderen, der auch in der EU beschäftigt ist, die haben da regelrecht die nackte Panik in den Augen, weil die sich fragen, was läuft denn da ab? Also ja, ist auch die Frage, wer treibt wen? Und da, das Treiben meine ich nicht durchaus positiv. Das ist die Aufgabe des Netzes mittlerweile, hier die Verantwortlichen ein bisschen vor sich her zu treiben. Und das muss man als große positive Chance empfinden. Also wir brauchen uns, oder die Piraten zum Beispiel, oder alle Aktivisten, die da tätig sind, brauchen sich nicht zu verstecken oder sich schlecht dabei zu fühlen. Der Respekt, der da hinter den Kulissen uns entgegengebracht wird, der ist ganz enorm. Und man merkt das eben, wie ich gesagt habe, an den etwas unsicheren Statements auch, die da kommen. Also der Kommissar hat sich ja konkret darauf beschränkt, sich über 3 Monate lang immer in seinen Worten zu wiederholen. Und das Schlauste war, das muss man ja mal boshaft und spotthaft feststellen, dass die Politik sich nicht von irgendwelchen Geisterfahrern auf der Internetautobahn überholen lassen soll. Das traf, glaube ich, dann den Ton weit weniger als manche Polemik durch die Kritiker des ACTA-Abkommens. Also das ist schon ein schlechtes Bild, dass da die Politik auch abgibt, weil sie eben, ich wiederhole mich da gerne, offensichtlich in großen Bereichen wirklich überfordert ist. Warum reagiert die Politik überhaupt so auf den Druck der Lobbyisten? Weil man könnte ja sagen, sie werden von denen letztlich nicht gewählt, sondern es ist das Volk, was sie wählt. Aber der Druck von denen scheint vielen jedenfalls wichtiger zu sein als der Druck aus der Bevölkerung. Das ist ja eins der wenigen Beispiele, wo es mal geklappt hat. Ansonsten klappt es ja häufiger nicht und irgendwelche Sachen werden dann einfach über den Kopf beschlossen, egal ob man sie mag oder nicht. Ja, Kyra, nach meiner Erfahrung ist es so, dass das Gespräch eines Politikers, eines Bundestagsabgeordneten in seinem Wahlkreisbüro mit dem Bürger sich häufig darauf beschränkt, sich irgendwelche Hartz-IV-Probleme mit einem wohlwollenden Nicken anzuhören und zu sagen, ja, ich kümmere mich mal darum und das dem Referenten zu übergeben, damit er mal an die AGE schreibt und ähnliches. Während, ich überspitze jetzt bewusst, die Kontakte mit Lobbyistengruppen, also der Wirtschaft, natürlich auch weniger harten Bänken stattfinden und auch viel mehr institutionalisiert sind. Ja, das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, dass ja schon der Kontakt dadurch etwas besser ist, dadurch, dass hier sozusagen studierte Menschen miteinander sprechen und auf gleicher Ebene diskutieren, auf vermeintlich gleichem hohen Niveau und dass es hier natürlich auch um konkrete Probleme geht. Also das Volk ist, wir alle sind sozusagen eine inhomogene Masse, aber die Wirtschaft ist immer wichtig. richtig. Und die Wirtschaft kann sozusagen zielgerichtet und punktuell genau Forderungen stellen. Und letztendlich ist natürlich jedem Politiker, das finde ich auch gar nicht verwerflich, daran gelegen, dass die Wirtschaft floriert, weil die bedeutet, das bedeutet Arbeitsplätze und das bedeutet zufriedene Wähler und letztendlich auch die Wiederwahl. Also, um das auf den Punkt zu bringen, der Bürger als solcher hatte bislang, und das ist der sogenannte Clash der Kulturen, keine eigene Stimme, keine gebündelte Stimme, höchstens durch die Medien, die das nur sehr unzuverlässig wahrgenommen haben, während die Lobbyisten eben eine gezielte Ansprache vornehmen konnten und auch daher ernster genommen worden sind. Das hat sich jetzt eben drastisch geändert und das kann man eigentlich nicht oft genug sagen durch diese Digitalisierung unserer Welt und insbesondere auch durch das Netz, wo eben die Einzelstimmen, die bislang kaum oder nur vereinzelt durchgedrungen sind, sich plötzlich bündeln und sagen, halt, hier sind wir ja auch, die Betroffenen, sei es jetzt die möglichen Opfer dieses Medikamentenskandals, den ACTA fast mit sich gebracht hätte, als auch natürlich die Internetnutzer als solcher, die, um das auf den Punkt zu bringen, sagen, wir wollen uns unsere bürgerlichen Freiheiten nicht einfach deswegen beschneiden lassen oder über Gebühr beschneiden lassen, um wirtschaftliche Interessen der Urheberrechtsindustrie zu schützen. Also da hat das Volk jetzt deutlich mehr Bedeutung gewonnen, weil es sich eben auch artikulieren kann. Also ich habe da auch noch gelesen, dass, also von Befürwortern, weil die gibt es ja durchaus, sonst wird das ja nicht auf die Beine gestellt, dass es alles völlig verteufelt wurde und dämonisiert wurde von den ACTA-Gegnern, weil es würde nichts an den Gesetzen der Länder irgendwie ändern, sondern es wäre ein multinationales Abkommen und würde nichts an der Rechtslage ändern. Es würde weder was in unserem Urheberrecht noch an sonst irgendetwas ändern. Also für uns würde sich de facto überhaupt nichts ändern. Ja, das Argument ist gar nicht mal so weit von der Hand zu weisen. Es ist in der Tat richtig, dass ACTA zunächst keinerlei direkten Einfluss auf die Gesetzeslage in Deutschland gehabt hätte. Also ACTA ist ein Abkommen zwischen Staaten, während die Gesetze in Deutschland zwischen den Bürgern und dem Staat gelten, also natürlich auch zwischen Wirtschaftsführern und dem Staat. Aber auf der anderen Seite wissen wir mittlerweile genau, wie das läuft. Und das beste Beispiel, genau wie das läuft, und zwar dass es dann letztendlich im Ergebnis doch anders läuft. Und das beste Beispiel hierfür ist die Vorratsdatenspeicherung. Die Vorratsdatenspeicherung ist letztendlich jetzt wieder bei uns auf dem Tapet, nachdem sie für unzulässig erklärt worden ist, mit dem Argument, ja, da gibt es eine Richtlinie aus Brüssel, also eine EU-Richtlinie, die das eben vorschreibt. Und daran sieht man als ganz praktisch, dass dann Politiker sagen, wir sind unter Handlungsdruck, da werden in Brüssel sogar Strafgelder verhängt und wir müssen das machen. Also bei ACTA und anderen bilateralen Abkommen kommt dann dasselbe Argument. Da wird dann gesagt, ja, wir sind ja jetzt auch nicht so wahnsinnig glücklich damit, aber wir haben uns ja schon auf internationaler Ebene weltweit möglicherweise dazu verpflichtet, es so und so zu handhaben und deshalb müssen wir die internationale Zusammenarbeit daraus ausrichten und auch unsere nationalen Gesetze anpassen. Also durch solche internationalen Abkommen wie ACTA oder durch EU-Richtlinien, da ist es natürlich im EU-Recht sogar noch ausdrücklich verankert, da gibt es eine Handlungsumsetzungspflicht, wird sozusagen auf den nationalen Gesetzgeber, insbesondere den Bundestag, eine extreme Handlungsdruck ausgebaut, der wird dann verpflichtet, das umzusetzen. Und über diese Dynamik kommt das dann ins deutsche Recht früher oder später mit rein und wir hätten das mit ACTA sicherlich erlebt, dass irgendwann Frau Merkel oder eine ihrer Minister gesagt hätte, man kann nicht mit allem glücklich sein, was da drin steht, aber wir müssen eben gucken, dass wir uns international daran ausrichten und sorry, liebe Leute, es ist so die internationale Vorgabe, also macht es doch bitte, damit wir international nicht, wie es jetzt die Tage in anderem Kontext formuliert worden ist, als Komikernation dastehen. Ja, das finde ich jetzt sehr spannend, weil ich habe mir das war auch von einem Anwalt und der hat das sehr überzeugend verargumentiert, dass ich eigentlich überhaupt nichts ändern würde. Und deswegen hat mich das auch sehr interessiert. Jetzt möchte der Jan Scheiball was sagen. Was sich auf jeden Fall ändern würde mit dem Abkommen, dass das bestehende Recht zementiert würde. Das heißt, wir hätten dann ein Problem, wenn wir es mal liberalisieren wollen. Und auch das ist schon etwas, womit wir ein Problem haben sollten. Worauf ich aber vorhin hinaus wollte, ist, wir haben immer wieder das Szenario, wir werden eins von diesen schwachsinnigen Vorhaben los, die Vorratsdatenspeicherung oder jetzt ACTA. Und in der Zeit, wo wir gegen dieses eine Gesetz kämpfen, kommen 5 neu in die Pipeline, von denen dann 4 durchkommen und eins vielleicht wieder unsere Aufmerksamkeit braucht. Fällt dir vielleicht was ein oder fällt jemandem was ein, wie wir den Politikern klar machen können? Das müssen wir irgendwie machen. Dass es deren Aufgabe ist, unsere Interessen zu vertreten und dass die sich gefälligst drum kümmern sollen, dass dieser ganze Lobby-Schwachsinn nicht ständig in Gesetzesform gegossen wird und dass die Bürgerrechte verteidigt werden, statt ein schwachsinniges Gesetz nach dem anderen zu produzieren. Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ich vertraue da auf die Lernfähigkeit der Politiker. Ich kann es aber nicht sagen, weil ich es letztendlich nicht tue. Deswegen meine ich, es bleibt hier nur das, was wir auch bei allen anderen Projekten, Vorratsdatenspeicherung, Jugendmedienschutz, Staatsvertrag und allen anderen erlebt haben. Man muss sachlich am Ball bleiben. Das heißt, man muss Leute haben, die das ehrenamtlich oder beruflich oder wie auch immer machen, dass sie wirklich schon in die Gesetzgebungsprozesse reingucken, das kritisch begleiten und möglichst früh eben aufzeigen, wo der Hund begraben liegt. Also die Sache mit CETA zum Beispiel kam ja jetzt durch einen amerikanischen Anwalt oder kanadischen Anwalt ans Licht, der in seinem Blog das geschrieben hat, weil er den Text sich mal irgendwie besorgt hat, der ja quasi in der Vorstufe jetzt dann nicht mehr geheim war, weil er veraltet sein soll angeblich. Und das sind die richtigen Leute. Also dass jeder ist im Prinzip aufgerufen, eben genau das zu tun, nämlich den Politikern auf die Finger zu gucken und nicht nachzugeben. Wir haben ja bei der Vorratsdatenspeicherung insbesondere, ich erinnere mich daran, weil ich selbst betroffen war, unglaubliche Ermüdungseffekte gehabt. Ja, da habe ich das erste Mal, ich habe ja auch viel dagegen angeschrieben, gemerkt, wie beharrlich professionelle Politiker sind bei der Wiederholung ihrer Argumente. Ja, das heißt, du hast sie am Dienstag widerlegt und sie haben vielleicht sogar ein bisschen gesagt, ja, wir müssen was ändern, und am Donnerstag fangen sie wieder ganz von vorne an, als wäre nichts gewesen, und erzählen wieder den gleichen Unsinn oder Flachsinn und bringen das einfach durch sie versuchen einfach eine Erosion hinzukriegen, in dem Sinne, dass sie ihre Gegner ermüden. Und da muss man einfach sagen, da bin ich mittlerweile auch zuversichtlich, durch den Zusammenschluss, den es über das Netz mittlerweile gibt, ist das auch von Seiten der Politiker nicht mehr möglich. Die Menschen werden sich nicht mehr ermüden lassen, weil es immer wieder Leute gibt, die sich dann aktiv dahinter klemmen, und wenn sie es nur auf ihr Facebook-Profil schreiben und sagen, ich habe das und das rausgefunden, bitte guckt euch das an, so geht es nicht, die versuchen uns schon wieder zu verarschen. Ich hoffe, dass das weiter so bleibt. Gerade ACTA hat ja gezeigt, das ist ja das Interessante an dieser Diskussion, dass es eben über den bundesdeutschen Rahmen hinaus auch international möglich ist, solche Proteste zu organisieren. Also jeder ist sozusagen aufgerufen, den Politikern auf die Finger zu gucken und zu veröffentlichen und zu diskutieren, was er gesehen hat. Und dann meine ich halt, muss auch die Zusammenarbeit eben fortgesetzt werden, der Leute, die sich da aktiv sozusagen auch als Gegenlobbyisten betätigen. Also ein Beispiel von mir, ich weiß, der Markus Beckedahl ist im Prinzip bei den Grünen, ich will ihn nicht über den grünen Klee loben, aber er hat es verdient, weil zum Beispiel Netzpolitik und sein Verein Digitale Gesellschaft halt auch wirklich beharrlich immer wieder wühlen und graben. Und ich meine, solange wir solche Leute haben und vielleicht sogar versuchen, selbst dazu zu gehören, wird die Verblüffung der Politiker über die Gegenwehr, die ihnen entgegenschlägt, sicher auch in Zukunft nicht kleiner werden. Das Böseste, was uns passieren kann, ist, dass man den Widerstand dadurch erlahmen lässt, dass man sich eben sozusagen in Grund und Boden reden lässt und am Ende einfach ermüdet aufgibt. Ich habe die Hoffnung, dass das in Zukunft so nicht mehr passieren wird. Also ich finde es am Rande völlig okay, wenn man einen Grünen lobt, weil ich finde nicht, dass die Piraten schon so anfangen sollten wie die anderen Parteien und die anderen Konkurrenten aus Prinzip schlecht machen. Und wenn jemand was gut macht und der ist bei den Grünen, das ist doch eigentlich völlig okay. Das müssen wir auch aushalten. Markus, bitte. Ja, genau. Also ACTA hätte natürlich erstmal nichts geändert, weil ACTA ist total unverbindlich. Da steht überall sowas drin wie die Parteien können oder sollten oder wenn sie denn wollen, oder lauter so freiwillige Dinge. Und das nennt man halt sozusagen konstruktive Formulierung. Da kann jeder rein interpretieren, was er möchte. Und wir haben ja gesehen, auch in anderen Abkommen, dass dann diese freien Formulierungen immer zum Maximum interpretiert werden. Und die USA machen ja schon Druck, haben ja zum Beispiel Italien und Spanien auf ihre Berichtszeiten gesetzt, dass die ja zu wenig tun im Bereich IP, und die machen jetzt schon Druck, dass bestimmte Formulierungen so und so auszulegen sind. Von daher kann man sehen, dass ACTA hätte garantiert was geändert, wenn diese Auslegung sich geändert hätte durch politischen Druck. Ja, das ist zweifellos richtig. Wie ich vorhin schon sagte, solche internationalen Abkommen werden ja nicht mit derart großem Aufwand, mit Konferenzen in allen Regionen der Welt, mit wochenlangen Sitzungen in irgendwelchen Hotels und Regierungsgebäuden, wo Leute also über Wochen anreisen, um den ganzen Globus verhandelt, wenn man sich davon keine Wirkung versprechen würde. Also das muss man ganz klar sehen, dass hier eben ACTA erstmal ein Beispiel dafür gewesen ist, was hier für eine in Anführungsstrichen Geheimdiplomatie multinational stattfindet, und dass das letztendlich ja nicht gemacht wird, bloß weil man irgendwelche Spesengelder produzieren will, sollte einem klar sein. Und die Vorgaben in ACTA sind zwar schwammig formuliert, aber ich denke, nicht nur ich als Jurist, sondern jeder, der sich damit beschäftigt, kann auch aus diesen allgemeinen Formulierungen schon sehr gut herauslesen, wo der Hase hingelaufen wäre, und das wäre ganz klar gewesen, auch wenn 3-Strikes oder 2-Strikes da nicht drin stand, dass sowas gekommen wäre, und was auch gekommen wäre durch die Formulierung, dass die Provider verpflichtet wären, mit der Urheberrechtsindustrie zusammenzuarbeiten. Es ist ja klar, dass sie nicht nur zum Mittagessen und gemeinsam ein Sandwich essen gehen sollen, sondern dass sie was tun sollen, und das hätte bedeutet, dass Zusammenarbeit so ausgesehen hätte, dass die Provider zum Beispiel eben den Datenverkehr ihrer Kunden hätten kontrollieren müssen. Das wäre von etwas konservativeren Ländern wie England und Frankreich vorgezogen worden und den USA möglicherweise, und am Ende hätten wir Deutschen dann genau das gehabt, was ich vorhin schon gesagt hätte, dass man gesagt hätte, ja, die machen das ja auch und ACTA meint das ja auch, was bleibt uns also übrig, wenn wir jetzt sozusagen nicht die Schweiz im Urheberrecht werden wollen und Urheberrechtssünder einen Hafen bieten wollen, als es jetzt auch nachzumachen und ebenfalls diese Kontrollen einzuführen. Jetzt hast du meine nächste Frage quasi schon beantwortet, weil ich wollte gerade fragen, was wären denn vermutlich die nächsten Schritte? Weil es wurde von den Befürwortern ja durchaus abgestritten, dass unsere Provider irgendwas dann an Daten offenlegen sollten und sowas. Das würde überhaupt nicht in Frage kommen. Aber so wie du das sagst, klingt das eigentlich recht plausibel. Und jetzt möchte der Stimmbürger was sagen. Stimmbürger, du musst dich entstummen. Stimmbürger. Ja. Die Demos für ACTA oder gegen ACTA haben gezeigt, dass wenn wir alle zusammen, egal wo wir herkommen, egal welche Interessen wir sonst haben, zusammenstehen, dass man dann da was erreicht und weiterhin wachsam bleiben kann und diesen Druck einfach aufrechterhalten kann. Dann hätte ich eine Frage, und zwar die EU-Richtlinien. Die sind ja kein Gesetz. Also die kann man ja abwehren, indem man die nicht umsetzt. Und dann zahlt man halt 2,50 € als Strafe. Das wäre doch kein Problem. Ja, Stimmbürger, das ist natürlich richtig. Also wir erleben es ja jetzt bei der Vorratsdatenspeicherung, dass die Bundesrepublik völlig zu Recht sagt, wir machen das nicht, weil ja die EU selber sagt, es wird wahrscheinlich auf eine Reform der Vorratsdatenspeicherung hinauslaufen, wenn nicht auf eine Abschaffung, und wir zahlen lieber die Strafgelder. Allerdings ist es so, dass im geltenden europäischen Recht EU-Richtlinien schon verbindlich sind. Das heißt, die Staaten trifft eine Umsetzungspflicht, und wie das immer so ist, wenn man als Rechtsbrecher auftritt, das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert, auch aus meiner Sicht, weil wir dann auch anderen, die vielleicht, ich sag's mal vorsichtig, nicht die hehren Ziele haben, wie in diesem Punkt, Vorschub leisten zu sagen, wir kümmern uns nicht um Europa und damit zahlen wir lieber das Geld. Das führt natürlich für Leute, die gegen Europa sind, zu der Folge, dass wahrscheinlich Europa früher oder später mal auseinanderbricht, wenn jeder doch wieder sein eigenes Süppchen kocht. Aber es ist eben dann Rechtsbruch, das muss man ganz klar sehen. Und deswegen deswegen halte ich das jetzt nicht für eine Lösung zu sagen, man muss dann immer einfach die EU ignorieren. Das würde ich lieber den ganz drastischen Euroskeptikern überlassen, zu denen ich nicht gehöre. Also ich bin kein großer Freund der EU, aber jetzt zu sagen, wir lösen das alles durch zivilen Ungehorsam auf staatlicher Ebene gegen Brüssel, das wird uns in der EU insgesamt auch nicht weiterführen. Nee, das habe ich anders gemeint. Und zwar, indem man hergeht und einen konstruktiven Vorschlag macht, um dann sozusagen die EU-Kommissare, die ja nicht demokratisch gewählt sind, indirekt zwingen kann, sich die Mehrheit bei der Bevölkerung zu suchen. Ja, also da bin ich natürlich auch ein Anhänger dafür. Es ist ganz wichtig, dass gerade wie man bei ACTA eben sieht, dass hier das Europäische Parlament auch mal seiner Aufgabe gerecht wird, die es ja eigentlich hat. Also ich habe es vorhin mal kurz erwähnt. Bei der Geschichte von ACTA waren die europäischen Abgeordneten die letzten, die Einsicht in diese Papiere erhalten haben, nämlich erst kurz vor der Abstimmung. Vorher wurde ACTA denen völlig vorenthalten. Die durften das einfach nicht sehen. Was wir wussten, also aus dem Netz wussten, war ja auch teilweise nur geleakt. Da waren wir schlauer als die Abgeordneten. Und wenn man die Demokratie, was wir Piraten ja sicherlich alle tun, ernst nimmt, da muss man sagen, da muss das Parlament, muss auf jeden Fall mächtiger sein als die Kommission, wie ja auch in Berlin, wenn auch mit Abstrichen, der Bundestag immer noch mächtiger ist als die Regierung. Aber es geht natürlich nicht, auch aus meiner Sicht, da sage ich ganz deutlich, dass da irgendwelche, ich weiß nicht, wie viel sind, 22 oder so, Kommissare praktisch fast diktatorische Vollmachten haben, zusammen mit ihrem Kommissionsapparat, und das Parlament dann nur noch ein reines Abnickgremium ist, wie es sich heute manchmal darstellt. Aber da muss ich auch fairerweise sagen, wir scheinen ja auf dem Weg des Besseren zu sein, und ich kenne zwei EU-Abgeordnete, die jetzt also wirklich auch mit stolz gestellter Brust sagen, die ACTA-Abstimmung, das war für uns auch so eine Art Initiationserlebnis. Da haben wir jetzt mal der Kommission, sowas gab es noch nie, gezeigt, dass wir sowas in Zukunft auch nicht mehr mit uns machen lassen. Also ich glaube, im April 2014 sind ja auch Wahlen zum EU-Parlament. Da darf man dann gespannt sein, ob solche Bewegungen und Einflüsse dann halt auch eine gewisse Rolle spielen. Dankeschön, Gecko. Also ihr könnt euch wirklich in die Wortmeldungsliste eintragen, weil ich habe nicht alle schlauen Fragen gepachtet. Vermutlich sind die Fragen, die ich stelle, relativ banal. Es ist für mich durchaus hilfreich. Ich habe nämlich keine Redaktion wie so Leute, die es im Fernsehen machen, und kann unendliche Mengen von schlauen Fragen stellen, weil ich die alle auf Zettelchen habe. Das ist bei mir nicht so. Ich muss mir das wirklich erarbeiten und kenne mich in manchen Bereichen einfach nicht so gut aus. Es ist durchaus hilfreich, wenn ihr da auch Fragen stellt. Gecko ist jetzt dran. Ja, danke. Udo, siehst du hier einen Zusammenhang zwischen ACTA und die ganzen Alternativen zu dem aktuellen Meldegesetz? Ich weiß, das eine ist europäisch, das andere ist eben nur bundesweit, aber siehst du da irgendwo einen Zusammenhang, beziehungsweise ob das auf einen seltenen Grund hinauslaufen könnte oder ja? Also was die Frage der künftigen politischen Debatte in Deutschland oder auf europäischer Ebene angeht, also das wie Politik gemacht wird, da sehe ich einen Zusammenhang. Auch die Geschichte des mit dem Meldegesetz war letztlich eine, die ist so gelaufen, wie ich das vorhin beschrieben habe, dass die Kritik und die Erkenntnis, dass da was falsch läuft, ja eher aus den Seiten von den Leuten gekommen ist, die nicht für Politik bezahlt werden, nämlich aus der informierten Netzöffentlichkeit, die dann aufgezeigt hat und gesagt, hallo, hier läuft was falsch, was dann zur Folge gehabt hat, dass die Medien, die klassischen Medien, dann innerhalb kürzester Zeit sehr vehement drauf eingestiegen sind, und man merkt eben, dass hier eine neue Dynamik einsetzt. Also früher hat es auch viel länger gedauert, bis die klassischen Medien die Kritik aus dem Netz, sofern sie sachlich formuliert war, aufgegriffen hat, weil die immer gedacht haben, das weiß ich auch von Journalisten, ja, das kommt ja aus dem Internet, das sind irgendwie so Leute, so Verschwörungstheoretiker, da muss man extrem vorsichtig sein, bevor man denen was glaubt. Dann wurde so lange gegen recherchiert, bis das Thema tot war, nämlich durch die politische Entscheidung des Parlaments, und dann konnte man nichts mehr drüber schreiben. Heute ist die Bereitschaft auf fundierte Kritik, die aus dem Netz kommt, also von uns allen sozusagen, zu hören und die aufzugreifen, viel größer. Und das haben wir beim Meldegesetz auch gesehen. Das ist eben die neue Dynamik, die da herrscht. Diese Dynamik hat eben jetzt hier auch nicht nur den Bundes Tag über Verfahren, sondern die hat in sich in Sachen ACTA sowohl die Kommission negativ, die sind sehr eingeschüchtert überfahren, weil die plötzlich merken, es gibt in der EU Menschen, die auf die Straße gehen für solche Sachen, das hätte keiner für möglich gehalten, und die hat das Parlament überfahren in positiver Hinsicht, dass das EU-Parlament plötzlich, hoffe ich mal, wesentlich mehr Selbstbewusstsein bekommt. Also das Meldegesetz finde ich einen total wichtigen Punkt, ist jetzt nach ACTA das nächste Beispiel dafür, wie es sozusagen auch konstruktiv laufen kann. Und man merkt ja auch, wenn ich das kurz noch einfügen kann, dass diese defätistische Haltung der Politik, so nach dem Motto, ihr seid doch nur Geisterfahrer auf der Internetautobahn und irgendwelche Verschwörungstheoretiker, dass die eigentlich gar nicht mehr so kommt. Ja? Der Höhepunkt dieser Kampagne gegen das Netz, auch gegen sachliche Kritik aus dem Netz, war ja dieses Tagesschau-Interview von dem Karl Theodor zu Guttenberg, der heute keine so große Rolle mehr spielt, als er dann mal so beiläufig gesagt hat, ja, ich verstehe gar nicht, wie man als jemand, der nicht Kinderschänder ist, also er hat das wirklich so sinngemäß so formuliert, jemand, der nicht Kinderschänder ist, wie der gegen Vorratsdatenspeicherung sein kann. Ich denke, sowas ist heute kaum noch möglich. Ja, gut, dankeschön. Das war so ziemlich das, was ich jetzt dachte. Aber ja, vielen Dank. Dankeschön, Harry. Bitte. Und an alle, ihr wollt mir eine große Freude tun, wenn ihr eure Wortmeldung ins Pad schreibt, weil ich verfolge den Chat hier nicht so. Das gilt auch für dich, Stahlrabe. Harry, bitte. Harry? Harry? Sorry. Geht's jetzt? Ja. Gut. Udo, du hast eben gesagt, dass Europa so ziemlich der letzte Staat war oder, wie soll ich sagen, Organisation war, die von ACTA erfahren hat. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Teilnehmern an ACTA? Welche Positionen haben die vertreten? Man hört ja so namhafte Namen wie Apple, Google, Microsoft, die Filmindustrie. Welche Positionen hat denn die vertreten? Ich meine, es gibt ja neben dem Protest gegen die Beteiligten, könnte ich mir ja auch vorstellen, dass man auch direkt, sage ich mal, solche Firmen, wie ich gerade genannt habe, also Apple, Google und so weiter, dass man da ja auch seinen Protest äußern kann, zum Beispiel indem man nichts mehr kauft, nicht? Und ja, wie sind denn diese Positionen von solchen Beteiligten? Ist darüber was bekannt? Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, den du gerade ansprichst. Ich habe es ja vorhin gesagt, ACTA sind Geheimverhandlungen, wie das immer bei solchen Verträgen zu sein scheint. Mir war das bis ACTA auch nicht so bekannt, dass da so viel Geheimniskrämerei drum gemacht wird. Gib dir mal ein Beispiel. Es wurde ja mal angefragt, ich glaube, das war sogar auch von der digitalen Gesellschaft, die ich vorhin natürlich nicht denunzieren wollte oder abwerten wollte. Ich kann auch, die leisten klasse Arbeit, das war eher ironisch formuliert. Ich hoffe, es ist so rübergekommen. Ich komme mit dem Markus Wecke da glänzend klar und wollte das nochmal erwähnen. Die haben angefragt und wollten mal wissen, wer hat denn auf Seiten Deutschlands an den ACTA-Sitzungen, deren Termine ja immerhin bekannt war, teilgenommen? Wer hat da wie lange wo gesessen? Ich glaube, einmal war in Japan und dann in Südostasien irgendwo. Wer ist da hingereist und hat für Deutschland sozusagen gesprochen und wollten wissen, waren da auch Vertreter der Industrie oder der Wirtschaft dabei? Darauf gab es so soweit ich weiß, bis heute keine inhaltliche Antwort. Das heißt, nach meiner Kenntnis ist es bis heute so, dass man gar nicht genau weiß, wer bei diesen ACTA-Treffen überhaupt für welche Staaten gesprochen hat, ob dort sozusagen Referenten oder Gäste aus der Industrie zugelassen waren, und insbesondere ist nicht bekannt, was bei diesen Treffen konkret besprochen worden ist. Also die Protokolle der ACTA-Sitzungen sind, wie das der Text selber auch lange Zeit war, offensichtlich Verschlusssache. Wenn du jetzt konkrete Unternehmen ansprichst, wäre das sicherlich eine Aufgabe dafür bezahlter Journalisten, mal zu fragen, habt ihr denn Statements im Rahmen von ACTA oder anderen, in Anführungsstrichen, Geheimverhandlungen abgegeben? Ich denke, da würde man wahrscheinlich ganz interessante Antworten finden, die zumindest dann, wenn man nicht antworten will, relativ entlarvend sein könnten. Also das wäre aber sicherlich ein Thema für einen Journalisten oder einen Gegenlobbyisten, da mal aktiv zu recherchieren. Ich kann dazu nur sagen, nach meiner Kenntnis ist bis auf das Ergebnis, also den Textentwurf zu ACTA, nichts bekannt, wie die Verhandlungen gelaufen sind und welche Unternehmen sich da irgendwie in irgendeiner Form eingebracht haben. Danke. Markus, bitte. Ja, auch ACTA ist natürlich auch nicht tot. Ja, also wenn ACTA lebt, andere Länder haben es unterzeichnet und ratifiziert. Und die Idee war ja grundsätzlich, ACTA als neuen Goldstandard einzusetzen, also als neues Abkommen nach TRIPS, dass man das sozusagen mit mehreren Staaten in die WTO einbringt, um es dort verabschieden zu lassen. Und da war ja sozusagen die Idee mit der Koalition der Willigen, erstmal ACTA einzurichten und in die Welt zu setzen und dann damit zur WTO zu gehen. Weil das Problem ist, dass dort die falschen Länder die Mehrheit haben, also die Entwicklungsländer und die Länder, die nicht so stark dafür sind, IP stärker zu schützen, haben halt die Mehrheit. Und die Verhandlungen sind halt seit 94, seit TRIPS, nicht viel weitergekommen. Und deswegen gab es diese Idee mit ACTA. Und deswegen wird es auch jede Menge weitere Abkommen geben, die man außerhalb der WTO führt, um dann auf die WTO Druck auszuüben. Da hätte ich sofort mal eine Nachfrage. Wieso haben die dritte Weltländer, die müssten doch gerade großes Interesse haben, weil die kriegen doch das gentechnisch veränderte Saatmaterial, die haben die Probleme mit AIDS und den teuren Medikamenten. Warum haben die dann kein Interesse, da Druck auszuüben und sind die dafür? Das verstehe ich nicht so ganz. Nein, die haben ein Interesse daran, IP nicht stärker zu schützen. Also keine stärkeren Regeln für Patente, weniger Urheberrechtsschutz, weniger Gebrauchsmusterschutz. Die sind eigentlich auf unserer Seite. Ja, die wollen sozusagen möglichst wenig Regeln haben oder wollen in der Lage sein, Dinge zu kopieren oder wie Indien Zwangslizenzen für Medikamente auszugeben. Das ist natürlich nicht das, was Europa oder die USA wollen. Also Europa möchte, dass wir Patentverletzungen stärker verfolgen können, dass wir sozusagen auch Medikamente und Generika einschränken können. Und das wollen natürlich afrikanische Staaten nicht. Vielleicht als Beispiel, Kyra, du hast da die ähnliche Situation wie zum Beispiel im Weltsicherheitsrat bei der UN, wo traditionell durch die ständigen Sitze sozusagen die alte Welt überrepräsentiert ist, also ein wichtiges Entscheidungsgremium, während du in der UN-Vollversammlung natürlich dann One Man oder One State, One Vote hast, wo dann eben die Länder der dritten Welt und aus dem Entwicklungsbereich eben oder halt auch sagen wir mal, Gegenden, die uns jetzt politisch nicht so nahe stehen, die eher dominieren. Also wird eben, genau wie bei ACTA, versucht, das in solche kleinere Gremien zu verlagern. Ich glaube, das ist, was mein Vorredner zutreffend sagen wollte. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Danke. Stahlrabe. Ja, hallo Udo. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt immer im Internet so dargestellt, als kämpft man da gegen eine Hydra. Sobald man einen Kopf abschlägt, wachsen drei neue nach. Jetzt haben aber diverse Politiker ja schon mal gejammert im Netz, das Europäische Parlament wäre vor dem Internetmob eingeknickt und langjährig vorbereitete Handelsabkommen wären gekippt worden. Solche Handelsabkommen, die werden ja nicht aus dem Ärmelchen geschüttelt. Wie siehst du das? Ich meine, wenn man mal nachhaltig gegen sowas vorgeht, dann wird man ja auch irgendwann am Ende der Fahnenstange angekommen sein. Dann wird es ja sicherlich nicht von heute auf morgen immer wieder neue Initiativen geben, mit denen wir konfrontiert werden. Irgendwann ist doch absehbar, dass dieser Kampf auch mal gewonnen werden kann, oder nicht? Also, dass man den Kampf gewinnen kann, das halte ich auch für möglich. Ich glaube nur, dass wir gerade, was jetzt sozusagen die Interessen der Bevölkerung und auch die Interessen der Internetnutzer, also Stichwort bürgerliche Freiheit in unserem neuen zweiten Lebensraum, dem Internet, dass da noch ein langer Kampf uns bevorsteht. Und ich glaube, das liegt an dem System, das wir jetzt gerade kennenlernen, dass eben hier auf Seiten der Politik noch in etwas veralteten Entscheidungsstrukturen gedacht und gehandelt wird. Also das, was wir vorhin besprochen haben, dass da eben sozusagen gesagt wird, okay, wir sind jetzt das Parlament, nicht das Parlament, aber wir sind die EU-Kommission oder auf deutscher Ebene, wir sind die Bundestagsabgeordneten und wir entscheiden das jetzt, wir lassen uns da nicht reinreden. Das sind veraltete Strukturen, die jetzt eben gerade durch die Macht des Netzes und dadurch, dass das Volk, das ist ja jetzt nichts mit Geisterfahrer auf der Internetautobahn, im Netz ist das Volk, ja, das ist der Plebs im lateinischen Sinne. Da kann man natürlich sagen, das sind die Plebejer, das sind diejenigen, denen wir besser lieber nichts geben wollen, aber im positiven Sinne ist das eben der Träger des Staates. Das ist ja auch derjenige, diejenigen, die von der Demokratie ihren Nutzen haben sollen. Und ich meine, der Kampf im positiven Sinne, also ich mache jetzt keine Revolutionsaufrufe oder so. Der Kampf der Argumente hat gerade erst dadurch begonnen, dass die andere Seite merkt, da wird nicht nur argumentiert, sondern wir müssen auch zuhören, wenn wir das Ding nicht gegen die Wand fahren wollen. Also wenn wir dem, was aus dem Netz kommt oder auch aus Parteien wie den Piraten, einfach immer nur die kalte Schulter zeigen, überrollt uns das. Ob der Kampf letztendlich zu gewinnen ist, das wage ich mal etwas skeptischer zu sehen, weil ich leider ein bisschen die Befürchtung habe, dass gerade durch die EU-Strukturen, aber auch durch diese immanente Entwicklung vieler demokratischer Systeme halt dieser Gang oder diese Entwicklung zur Technokratie, also ich vermeide immer andere drastischere Worte, aber ich nenne das der Weg in die Technokratie, also in den sachlich orientierten, verwaltenden, fürsorgenden Staat, dass der auf jeden Fall vorgezeichnet ist, auch insbesondere durch den, wie ich meine, vermeintlichen Druck der Sicherheitslage. Und das wird für uns oder für alle, die mehr Demokratie wollen, vielleicht auch ein sehr steiniger Weg werden, weil es besteht auch die Gefahr, dass es auf diesem Weg zu erheblichen Rückschlägen kommt im Sinne von weniger Demokratie. Also ich bin bedingt optimistisch. Ich sage nur, was man auf keinen Fall machen sollte, ist jetzt sich ermüdet und ermattet zurücklehnen und sagen, es hat ja doch alles keinen Sinn mehr. Gerade nach diesen tollen Erlebnissen auf europäischer Ebene ist es eben wichtig, da sozusagen Energien zu bündeln. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, es wird auch maßgeblich davon abhängen, ob sozusagen diese innovativen Kräfte, die das Spiel so nicht mehr mitspielen wollen, sich in den Parlamenten irgendwo verankern können. Deswegen hatte ich auch vorhin erwähnt, dass wahrscheinlich die Wahl zum Europaparlament und natürlich auch die Wahl zum Bundestag, was diese Kräfte angeht, schon eine gewisse entscheidende Bedeutung haben wird. Weil natürlich auch die Stimmen, die heute sozusagen aus dem Netz kommen, dann auch nicht mehr so einfach verhallen würden, weil sie eben einen Widerhall finden, auch im Parlament selber. Also wenn das institutionalisiert wird, dann ist eher Optimismus angesagt. Ich wollte jetzt auch auf die lange Vorbereitungszeit hinaus, die sowas eigentlich, also wir sprachen hier bei ACTA von 5 Jahren. Ja, vielleicht kannst du mir nur sagen, was du mit der langen Vorbereitungszeit meinst. Also ich hab Kritiken gelesen, da haben die Politiker darüber gejammert, dass ein Handelsabkommen, was seit 5 Jahren vorbereitet wird, nun plötzlich aus dem Netz heraus gekippt wird. Woraus ich schließe, sowas schüttelt man nicht aus dem Ärmelchen. Das heißt also, wenn man eins kippt und das nächste muss kommen, da vergehen erstmal wieder ein paar Jahre. Klar, CETA ist in Vorbereitung, andere sind auch in Vorbereitung, aber so schnell geht dann nun auch wieder nicht. Die übertragen doch ganz riesige Teile, soweit ich das verstanden habe. Also die basteln das nicht alles neu. Ja, also die Gefahr besteht natürlich, dass jetzt an irgendeiner Ecke versucht wird, auch aus diesem Fiasko zu lernen und zu sagen, wenn es eben 3/4 geheim nicht geklappt hat, dann machen wir es 99% geheim und gucken, ob wir an irgendeiner Stelle die EU-Parlamentarier und die Öffentlichkeit überrumpeln. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Das wäre dann sozusagen das System-Meldegesetz, wie wir es vor wenigen Wochen in Deutschland erfahren haben, dass da sozusagen im Hinterzimmer versucht wird, ein Gesetz völlig in eine andere Richtung zu drehen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass es so böswillige Menschen auch auf europäischer Ebene gibt. Allerdings ist es so, das meine ich, bin ich durchaus optimistisch, glaube, dass die EU-Parlamentarier jetzt auch gemerkt haben, auf welche Art und Weise sie sozusagen für sich ein positives Feedback in der Bevölkerung kriegen können. Ja, die haben ja nicht alle aus Spaß an der Freude jetzt gegen ACTA gestimmt, sondern weil die gemerkt haben, dass das Sentiment in der Bevölkerung, in den Wählern, ist ein ganz anderes, als wir gedacht haben. Und ich hoffe, dass die das jetzt auch so umsetzen, dass die ebenso wachsam sind und da nicht so schnarchnasig künftig die EU-Kommission 5 Jahre werkeln lassen, bevor die uns wieder was um die Ohren hauen. Okay. Gecko, bitte. Ich weiß nicht, ob Markus zum aktuellen Thema was sagen wollte, ansonsten würde ich meine Frage jetzt stellen. Ja, bitte stell sie einfach. Okay, ACTA bzw. der Urheberschutz wird ja eigentlich durch Abmahnwellen schon durchgeführt in Deutschland. Für Deutschland selber würde es ja kaum Unterschied machen, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Liegt es jetzt nur an der Auslegung, also an den offenen Ausführungen in dem Gesetzesentwurf von ACTA? Oder sind die nur zum eigenen Zweck ausgelegt, dass wirklich der Lobbyismus vielleicht sogar unterstützt werden kann? Oder sind hier komplett neue Strukturen zu den bestehenden Regelungen, die in Deutschland oder in der EU jetzt Soweit ich das verstanden habe, würden dann im Zweifelsfalle, wenn andere Länder das machen, Gesetze nachgeregelt, die wir jetzt derzeit nicht haben. Oder habe ich das falsch verstanden, Udo? Ja, so ist es. Also du solltest nicht davon ausgehen, dass ACTA es dabei belassen hätte, sozusagen die derzeit laufenden Abmahnungswellen zu legalisieren. Die sind heutzutage, sind ja im Moment auch legal. Da wird aus dem Zivilrecht... Wo ihr den Anschluss haben wollt... Sorry. Ja, ich mach mal weiter. Also die Abmahnwellen sind da jetzt im Moment sozusagen der Versuch der Rechteindustrie, das auf zivilrechtlicher Ebene durchzusetzen. Die sind ja nicht illegal, sondern stützen sich auf das Urheberrecht. Ob die letztendlich vor Gericht immer Bestand haben, ist eine andere Sache. Das Entscheidende an ACTA ist eben gewesen, dass ganz neue Maßnahmen ins Spiel gekommen wären, die nicht nur mögliche Raubkopierer in Anführungsstriche betroffen hätten, sondern alle Internetnutzer, die also das Netz nutzen, um zu kommunizieren, und diese wären dadurch beeinträchtigt gewesen, zum Beispiel, dass ACTA es möglich gemacht hätte, dass man Providern zum Beispiel vorschreibt, dass die diese sogenannte Deep Packet Inspection durchführen müssen. Das heißt, die können dann müssen im Auftrag der Rechteindustrie gucken, was du denn da für Daten über deine Leitung transportierst und dir gegebenenfalls Abmahnungen schicken. Ja, das ist das Hadopi-Modell aus Frankreich im Prinzip, wo sowas ja schon teilweise gemacht wird. Und das zweite neben der Deep Packet Inspection, also wenn man jetzt über konkrete Maßnahmen redet, wäre zum Beispiel gewesen, dass die Internetanschlüsse bei wiederholten angeblichen oder tatsächlichen Verstößen gegen das Urheberrecht hätten gesperrt werden können. Das sind natürlich Dinge, gerade das erste, die Deep Packet Inspection, die für die Grundrechte der Menschen gravierende Auswirkungen haben würden. Ich vergleiche das immer damit, dass man sich mal vorstellen müsste, wenn die Deutsche Bundespost im Auftrag von Sony International oder von dem Hörbuchverlag verpflichtet wäre, stichprobenartig deine Briefpost zu kontrollieren, ob da DVDs mit urheberrechtlich geschützten Filmen drin sind. Also so eine Postkontrolle würde bei den Menschen wahrscheinlich, da würden die Deutschen sogar mal den grünen Rasen betreten, um eine Revolution zu machen, auf völliges Unverständnis stoßen, während ACTA das durch die Hintertür im Bereich des Internets möglich machen soll. Also hier geht es um zusätzliche Maßnahmen, die unsere Grundrechte im Netz erheblich beeinträchtigt hätten. Würde das nicht das Telekommunikationsgesetz irgendwie damit in Kollision treten? Ja, das ist immer das Argument, das gesagt wird, also die können ja in solchen Verträgen wie ACTA und ähnliches international vorschreiben, was sie wollen, weil bei uns, wir haben ja das Grundgesetz, Telekommunikationsgeheimnis, Fernmeldegeheimnis, Briefgeheimnis, das käme ja bei uns ja sowieso nicht durch oder würde spätestens vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kassiert. Das kann man immer sagen, aber das ist natürlich nicht der richtige Weg, weil, wie ich ja vorhin schon sagte, solche internationalen Verträge auch dann Druck auf die örtlich unsere Legislative, also den Bundestag oder das EU-Parlament ausüben und dann gesagt wird, ja Moment, wir haben uns international dazu verpflichtet, wollen wir denn in der Tat dann als internationale Rechtsbrecher dastehen oder kommen wir den anderen Staaten, die das ja pflichtgemäß und ordentlich umsetzen und ihre Bürger im Interesse der Urheberrechtsindustrie so stark kontrollieren, kommen wir denen entgegen? Ja, ich habe vorhin das Beispiel schon mal genannt, ich finde das sehr treffend. Wir lästern ja heute über die ansonsten von uns sehr geliebte Schweiz darüber, dass die im Prinzip jetzt auch schon so wie eine Steueroase ist und dass das ja fast kein Rechtsstaat mehr ist, ja, weil die den Steuersündern Asyl gewähren. So könnte dann später über uns gelästert werden. Ihr habt zwar ACTA unterschrieben, aber in Wirklichkeit seid ihr der sichere Hafen für die Raubkopierer dieser Welt. Und dann ist der Punkt erreicht, wo der Gesetzgeber hier sagen würde, ja gut, da müssen wir uns dem internationalen Druck halt beugen. Also solche internationalen Abkommen haben schon große Risiken für uns alle, insbesondere für unsere bürgerlichen Freiheiten. Okay, danke. Weil das war eben auch vorhin meine Frage, weil man denkt sich, weil das ist immer das Argument, da passiert ja in Deutschland sowieso nichts und da kann ja nichts passieren. Markus, bitte. Ja, genau. Wir haben natürlich noch das Problem mit anderen Handelsabkommen, die ja von der EU-Kommission verhandelt werden. Und dann werden sie, wenn sie ausgehandelt sind, also wenn man sich mit allen Leuten einig ist, dann werden sie auch dem Parlament vorgelegt und das ratifiziert es dann. Wir haben keinerlei Transparenz in der Verhandlung. Und wir müssten eigentlich dahin gehen, dass wir fordern, dass alle Forderungen, die bei solchen Verhandlungen auf den Tisch kommen, auch veröffentlicht werden. Weil wenn wir nicht wissen, worüber halt gesprochen wird, können wir auch nicht aktiv werden. Ja? Und der sozusagen normale Prozess bei normalen Handelsabkommen ist viel zu kurz, um dagegen zu, irgendwie aktiv zu werden. Ja, ich meine, wenn die Kommission das veröffentlicht, dann wird es halt 3 Wochen später abgestimmt im Parlament. Da hat man keine Zeit, groß Demos zu organisieren oder Aufklärungskampagnen zu machen. Der nächste Punkt auf der Tagesordnung nach der ACTA-Abstimmung war ja das EU-Patent, was halt auch nicht sozusagen lange auf der Tagesordnung war. Da haben die Staatschefs gesagt, okay, wir sind uns jetzt einig. Und das wäre dann 7 Tage später abgestimmt worden. Hat nicht geklappt, weil England da irgendwie sich beschwert hatte. Aber normalerweise hat man halt extrem wenig Zeit, aktiv zu werden. Und wir müssen irgendwie eine Möglichkeit und ja die Technik schaffen, möglichst schnell eingreifen zu können. Also wir brauchen mehr Vernetzung innerhalb der verschiedenen Gruppen zwischen Piraten und Grünen und Netzpolitik. Ja, dem stimme ich uneingeschränkt zu. Dieser Kampf in Anführungsstrichen, der wird entschieden, wie wenig die Energie auf Seiten der kritischen Geister erlahmt. Denn die kritischen Geister haben ja einen Nachteil. Sie werden in der Regel nicht dafür bezahlt, für das, was sie da ans Tageslicht bringen und was sie kritisch diskutieren, im Gegensatz zu den Lobbyisten und den Politikern. Ich will jetzt den Politikern nicht ihr Gehalt absprechen und den Lobbyisten, aber da ist natürlich ein strukturelles Ungleichgewicht. Und ich bringe das mal auf den Punkt. Die Wühlmäuse, ja, die also diesen Parlamentsbetrieb auch kritisch durchleuchten und versuchen, an irgendwelche Sitzungsprotokolle zu kommen, an Drucksachen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, die vielleicht auch aufgrund ihres Einflusses auch durchaus als Insider-Gesprächspartner willkommen sind, bei Parlamentariern zum Beispiel, die offiziell sich nicht äußern können, weil sie irgendwelchen Fraktionszwängen unterliegen, aber Dinge doch verhindern wollen. Diese Wühlmäuse, das sind die Entscheidenden, die Informationen nach außen tragen. Und dann kommt es darauf an, dass das sozusagen in den Transmissionsriemen eingespannt wird und dann eben die kritische Masse für eine öffentlich wahrnehmbare Gegenbewegung erreicht wird. Aber wie ich vorhin schon sagte, ich bin in beiden Punkten durchaus optimistisch, dass dieses Momentum, das wir jetzt durch ACTA und vielleicht auch ein bisschen Meldegesetz als letzten Punkt erlebt haben, dass dieses Momentum aufrechterhalten werden kann und die Leute jetzt nicht im Freudentaumel, dass ACTA gefallen ist, in etwas gefallen ist. Du hast ja richtig gesagt, andere haben es schon unterschrieben und es wird auch weiter daran gearbeitet, dass das in diesem Freudentaumel jetzt vergessen wird, dass das in Zukunft durch die Hintertür wiederkommen kann. Aber das muss eben die Zukunft zeigen und ich bleibe dabei, es wird für uns halt auch wichtig sein, ob wir sozusagen unsere eigenen Wühlmäuse in die Parlamente reinsetzen können, weil dann wird dieses strukturelle Ungleichgewicht halt auch etwas aufgebrochen werden. Ja, darauf hoffen wir alle sehr und arbeiten wir auch heftig hin, dass wir reinkommen. Jan, bitte. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, wenn wir einfach gucken, welche Politiker sich an solchen Aktivitäten beteiligen, aus welchen Parteien die stammen und genau diese Informationen gezielt öffentlich machen? Das heißt, quasi wie Abgeordnetenwatch, nur nicht neutral. Das heißt, wirklich konkret zusammensuchen, welche Politiker waren die treibenden Kräfte hinter ACTA und die dann so richtig öffentlich angreifen dafür, dass sie mehr für Lobbyisten statt den Bürgern dienen. Weil wenn den Politikern klar wäre, dass es nicht mehr umsonst ist, den Lobbyisten in den Hintern zu kriechen, dann würden sie sich beim nächsten Mal vielleicht auch Gedanken drüber machen. Ja, ich stimme dir in dem Punkt zu, dass natürlich Politiker, wenn sie Abstimmungen machen und politische Entscheidungen mitgestalten, auch im Vorfeld, für das einzustehen haben, was sie tun. Denn letztendlich bezahlen wir alle sie und sie haben die verdammte Pflicht, sich auch dafür zu rechtfertigen und auch Kritik dafür in Kauf zu nehmen. Aber du hast ja gerade schon bei der Geschichte mit dem Meldegesetz jetzt aktuell gesehen, dass das in der Tat ja auch offensichtlich mittlerweile zu klappen scheint. Dass man also nicht mehr nur hinterfragt, zur Kenntnis nimmt, dass jetzt hier ein sachlich misslungenes Gesetz fast im Handstreich noch schlechter gemacht worden ist und um 180 Grad zulasten des Datenschutzes gekehrt worden ist, sondern man hat dann auch schnell die Frage gestellt, wer war das denn eigentlich? Und dann kam ja innerhalb von 24 Stunden raus, welche Politiker da federführend mitgewirkt haben. Und ich kann dir sagen, aus den Kontakten, bescheidenen Kontakten, die ich nach Berlin habe, das hat für großes, großes, großes Entsetzen auch gesorgt, dass auch die klassischen Medien, also Spiegel Online bis zur Tagesschau, überhaupt keine Scheu gezeigt haben, Namen zu nennen und zu sagen, welcher Partei Parteipolitiker hat das und das eingebracht, wer hat da im Ausschuss die Zustimmungsempfehlung gegeben, wer war vermutlich an der Formulierung beteiligt. Auch das war für die Parlamentarier in Berlin eine ganz neue Erfahrung, dass da eben nicht gesagt wurde, nur die CDU oder die FDP haben das verbockt, sondern dass gesagt wurde, ihr seid ja auch von euren eigenen Leuten, ich sag's mal salopp, verarscht worden, und das waren der Herr sowieso und die Frau sowieso. Das sind ja ganz neue Erfahrungen, und ich finde, diese Erfahrungen, die sollen die Politiker ruhig machen, dass eben hier nicht nur auf die Sache geguckt wird, sondern auch gesagt wird, du warst das, womit ich nicht einverstanden wäre, diese Politiker dann sozusagen durch den Dreck zu ziehen, also was jetzt über sachliche Kritik und vielleicht auch im politischen Bereich zulässige Polemik hinausgeht. Da wäre ich nicht dafür, dass man die jetzt denunziert, aber oder in die Ecke stellt, ja. Aber dass man da klipp und klar mal Farbe bekennt, das ist doch eine äußerst erfreuliche Entwicklung. Und ich weiß eben aus Reaktionen, die ich aus Berlin erhalten habe, dass man sich da jetzt offensichtlich schon innerlich darauf eingestellt, dass das beim nächsten Fauxpas ähnlich passieren wird. Und da müssen sich dann manche, die bisher sozusagen auf diese Hinterzimmerkultur gesetzt haben, mal was Neues ausdenken. So einfach, dass man alles hinten ausbaldobert und vorne niemand die Verantwortung übernehmen will, wird es wohl nicht bleiben. Es ist zwar gut, dass die jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken, aber ich glaube, so wirklich Angst davor haben die noch nicht und müssen die nicht haben, weil sich nicht auf die Wahlen wirklich auswirken wird, weil die Bürger sowas innerhalb von einer Woche vergessen. Woran ich halt gedacht habe, wäre, dass man, sobald sowas passiert, direkt, dass man eine zentrale Website hat, wo man die ganzen Politiker auflistet, die es verbockt haben, wo man die dauerhaft auflistet und wo jetzt schon erkennbar sein müsste, danke Markus, wo jetzt schon erkennbar sein müsste, dass diese Website auch eine Kampagne fahren wird, sobald Wahlen kommen, dass diese Kampagne den Politikern dann auch ernsthaft wehtun kann und dass sie sich Gedanken machen sollten, ob die wirklich auf der Seite der Lobbyisten oder auf der Seite vom Volk stehen. Ja, aber die Idee ist natürlich nicht schlecht. Die wird ja auch teilweise schon umgesetzt. Hier im Chat ist ja auch schon erwähnt worden, Abgeordnetenwort schon ähnliches. Diese Dinge gehen ja in die richtige Richtung. Die Frage ist natürlich immer, würde so eine Webseite eher so in die Richtung gehen, was wir vielleicht als Piraten nicht unbedingt wollen und so als Pranger dastehen, weil das sollte ja dann auch sachlich fundiert sein und sozusagen nicht jetzt parteipolitische Hetze in Anführungsstrichen beinhalten. Ich unterstelle dir jetzt nicht, dass du sowas willst, sondern die Gefahr wäre eben da und wird sie auch medial wahrgenommen. Ja? Also Abgeordnetenwatch geht in die Richtung, ich bin nicht genug Journalist oder genug Medienmann, um beurteilen zu können, ob sowas tragfähig ist. Weiß ich nicht, vielleicht ein Fauxpas-Wiki, eine Wikipedia, der Politskandale oder so, aber nachdenken kann man darüber sicherlich. Nur letztendlich ist ja das, was wir jetzt erleben, sozusagen immer erfolgreich, ist ja die Schwarmintelligenz, die gerade aus dem Netz kommt und die sozusagen dann auf ein gemeinsames Ziel hinführt. Und du hast gesagt, ich glaube nicht, dass die Politiker davon beeindruckt sind. Also nach dem, was ich aus Berlin höre und aus anderen Gegenden, sind die extrem davon beeindruckt, was im Moment abläuft. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass ja auch immer mehr Politiker sozusagen in eine Twitter-Rolle reingeraten. Nämlich auf der einen Seite sind sie noch der klassischen Politik verhaftet, als vielleicht 20-jährige Angehörige des Deutschen Bundestages. Auf der anderen Seite sind sie inzwischen auch bei Twitter. Sie sind selber bei Facebook. Sie haben selber einen Blog, das nicht von ihrem Referenten geschrieben wird, oder wo sie auch mal ein paar 3 oder 4 Zeilen selber reinschreiben. Und die merken ja plötzlich, oh, ich bin ja auch Teil dieser Netzöffentlichkeit. Und was da gemacht wird, ist ja gar nicht so destruktiv und gefährlich, sondern ich gehöre ja praktisch schon fast selber dazu. Also die Verunsicherung über diese aktuelle Entwicklung, die ist da. Und die Verunsicherung, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, wird auch nicht gerade dadurch kleiner, dass die Piratenpartei Ambitionen hat, in den Bundestag und andere Parlamente einzuziehen. Einfach deswegen, weil der Kuchen der Abgeordnetenmandate, der verteilt werden kann, ja nicht größer wird. Das heißt, wir haben auch innerhalb der CDU-Fraktion, der FDP-Fraktion, der SPD-Fraktion und insbesondere bei den Grünen im Bundestag mittlerweile, also zumindest bei denen, die ich kenne und in anderen Parlamenten, eine klare Existenzangst. Die sagen sich, machen wir jetzt so weiter 1,5 Jahre, wie wir es bisher bisher gemacht haben, fliegen mehr von uns raus, als wahrscheinlich sowieso rausfliegen werden. Also unterschätze auch mal nicht die Bereitschaft dieser Politiker, vor allem jener, die jetzt bereits im Netz unterwegs sind, sich diesem neuen Wind nicht nur anzupassen, sondern vielleicht auch mit ihm mitzusegeln. Und dann hätten wir Piraten ja schon mal ein großes Zwischenziel erreicht. Wir Piraten, bist du auch einer? Entschuldigung. Ja, ist er auch. Seit, weiß nicht, ein paar Monaten, glaube ich, oder? Udo? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann ich eingetreten bin, aber es war, das Wetter wurde langsam besser. Es muss im Frühjahr gewesen sein. Also so lange bin ich noch nicht dabei. Okay, Markus möchte noch was sagen. Ich wollte zu dem Pranger noch kurz was sagen. Bitte. Also was ich mir vorgestellt habe, war wirklich ein sachlicher Pranger. Das heißt jetzt nicht irgendwie, wer hat schmutzige Wäsche im Koffer, sondern wirklich ganz klar, diese Politiker haben ACTA beschlossen. 70% der ACTA-Befürworter stammten aus dem CDU-Lager, solche Sachen. Und eine Kampagnenwebsite, nicht wie Abgeordnetenwatch, die neutral sind, sondern eher sowas wie Awards oder Campact, die wirklich eine Kampagne machen und deutlich machen, so nicht. Ihr habt Mist gebaut und wir werden dran erinnern, wenn es um die Wurst geht. Also, wenn es so ist, wie du es beschreibst und du es machst, habe ich grundsätzlich keine Probleme damit. Ich würde das sicherlich nicht verdammen, wenn es solche informativen Seiten gäbe. Also hau rein. Alleine kann ich das nicht machen, weil das braucht nicht nur den Techniker. Okay, ich sage jetzt mal nichts zu, weil ich nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen kann. Ich tanze schon auf fast zu viel, aber ich denke, du wirst da sicherlich Mitstreiter finden und sonst sprich mich einfach nochmal an, falls du jetzt auch mich da konkret im Auge hattest. Aber ich habe auch nicht die wahnsinnig großen Insider-Informationen, ein paar schon, aber in dem Fall, wenn ich sie hätte, würde ich sie auch an deine Webseite oder eure Webseite weitergeben. Vielen Dank. Das war doch schon mal was. Muss nur penetrant sein. Markus, bitte. Ja, genau. Also die ACTA-Demos haben natürlich noch ganz andere Dinge gemacht. Ja, sie haben jetzt erstmal Aufmerksamkeit für das Thema erzeugt und das hilft natürlich jetzt auch allen anderen Leuten, die sich irgendwie einbringen. Ja, zum Beispiel die EDRI-Leute, das ist eine europäische Lobbygruppe, die auf unserer Seite stehen. Die haben natürlich jetzt bei diesen Stakeholder-Meetings in der EU auch wieder ein ganz anderes Standing, ja. Weil die halt seit Jahren gesagt haben, Internet ist ein wichtiges Thema und Netzpolitik und so. Und jetzt fällt halt den Parlamentariern auf, dass es halt wirklich auch so ist. Und auch, wir haben nicht nur ACTA gestoppt, sondern auch andere Dinge, die jetzt gar nicht mehr rauskommen. Zum Beispiel, es gab so einen Vorschlag zu einer EU-Richtlinie über Criminal Sanctions, also strafrechtliche Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen. Und das wird jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr aus der Schublade rausgeholt. Also es gibt noch viel mehr Dinge, die wir verhindert haben, ohne davon groß zu wissen. Ja, das ist eben das, was ich heute schon öfter gesagt habe, aber eigentlich gar nicht genug kriege, es zu sagen. Es ist dieses Momentum, das man jetzt spüren kann, dass sich etwas bewegt. Und um mal was Neues zu sagen, dieses Momentum war auch einer der Gründe, warum ich als eigentlich eher apolitischer Mensch gesagt habe, ich trete in die Piratenpartei ein, weil ich das Gefühl hatte, hier bewegt sich etwas nach langen Jahrzehnten des Stillstandes oder der mangelhaften Fortentwicklung. Hier kann man etwas erreichen und hier können viele Leute gemeinsam ganz neue Wege einschlagen und zumindest verhindern, dass schlimmere Dinge eintreten. Und da war für mich der Gedanke, und ich denke, das ist übrigens der Gedanke, den viele Neupiraten haben, deswegen meine ich, sollte man denen auch mit der nötigen Offenheit begehen, dass sie sich später nicht vorwerfen wollen, wir haben mal wieder auf der Couch gesessen und alle zugeguckt, sondern wir wollten zumindest uns später nicht vorwerfen, dass wir nichts getan haben. Ich denke, das ist dieses Momentum, das jetzt spürbar wird und das eben auch aus meiner Sicht diese Eintrittswelle in die Piratenpartei, die wir ja gerade erleben, recht gut erklärt. Okay, ich habe im Moment keine weiteren Wortmeldungen. Ich habe dem Udo auch versprochen, dass es hier 1 bis 1,5 Stunden dauert. Und das haben wir ganz gut hinbekommen. Und erfahrungsgemäß wiederholen sich dann auch die Sachen nach einer gewissen Zeit, habe ich die Erfahrung gemacht. Ich hätte vielleicht noch was. Ja, dann sag noch was. Also es geht jetzt nicht darum, die Zeit zu füllen, wollte ich damit was sagen, bitte. Nein, das kam mir vor circa 30 Sekunden. Es ist vielleicht ein bisschen eichweit hergegriffen. Deutschland hat es sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg verpflichtet, die Demokratie umzusetzen. Gibt es vielleicht in dieser Hinsicht, also das ist jetzt wirklich weit hergegriffen, eine Möglichkeit, die damaligen Vertragspartner zu beten, diesen Vertrag anzufechten, nicht anzufechten, sondern eben Deutschland nochmal darauf hinzuweisen, dass die Demokratie wirklich demokratisch ablaufen soll, beziehungsweise ob man dadurch vielleicht nochmal mehr Konsequenzen für die momentane Situation herausziehen könnte. Es ist weit hergegriffen, das weiß ich, aber es war so ein Gedankenspiel von mir. Ja, aber die Alliierten quasi sind ja selber Unterzeichner von ACTA, soweit ich das mitbekommen habe, oder liege ich da falsch mit Udo? Ja, ich wollte das gerade sagen. Ich glaube, Barack Obama hat gewisse andere Probleme, als uns zur Demokratie zu ermahnen. Er müsste wahrscheinlich auch wieder erstmal an seine eigenen Wahlversprechen erinnert werden. In England sieht es ja ähnlich aus. Sie sind Vorreiter, gerade was die, nicht gerade Vorreiter, was die Rechte, Bürgerrechte im Internet angeht. Frankreich hat jetzt gerade einen Regierungswechsel erlebt und von Wladimir Putin, der vielleicht etwas in die andere Richtung geht. Und von Wladimir Putin, glaube ich, wollen wir erstmal keine guten Ratschläge haben. Aber abseits von dem, dass die sich da sicherlich als schlechte Ratgeber erweisen würden, ist es einfach so, dass mit dem Jahr 1949 und dem Grundgesetz Deutschland wieder ein souveräner Staat geworden ist, sodass, also ich wiederhole nochmal, falls ihr mich nicht hören könnt, Deutschland wurde 1949 ein souveräner Staat und diese ganze Geschichte mit den Besatzungsmächten, das ist vorbei. Die können jetzt also nicht wieder irgendwie die UN anrufen und sagen, wir brauchen wieder einen Besatzungsstatut, um euch auf den Weg der Demokratie zu bewegen. Das ist Geschichte, wir müssen damit selber klarkommen. Ja, also ich wollte jetzt keine Besatzungsstaaten hier haben. Es war wirklich nur, um nochmal weiter Druck auszuüben. Aber okay, danke. Wie gesagt, es war weit her gut, das weiß ich auch. Es war nur so ein kleines Gedankenspiel. Okay, dankeschön. Ich würde gerne nochmal auf etwas zum Schluss zurückkommen, nämlich dass ich denke, man müsste sich wirklich für CETA oder wie das auch immer heißt, was Neues einfallen lassen, weil wenn man gegen ACTA konnte man auch auf die Straße gehen, das hat ein paar Leute interessiert, aber wenn wir jetzt immer gegen vier Buchstaben Geschichten, die alle nur Abkürzungen sind, auf die Straße gehen und das wiederholt oder vielleicht sind es auch mal fünf Buchstaben, irgendwann interessiert es nicht die Leute nicht mehr und wir gelten dann irgendwann auch als Querulanten. Darum fand ich die Idee, dass jetzt übers Internet in irgendeiner Form oder überhaupt in anderen Formen die Proteste zu organisieren gar nicht so falsch, wobei Menschen auf der Straße, glaube ich, immer Eindruck machen. Ja, ich stimme dir dazu. Also ich hatte das ja vorhin schon gesagt, dass die große Gefahr halt ist, dass wir sozusagen ermüdet werden, dass uns die Luft genommen wird durch die Beharrlichkeit der dass uns dass wir ermüdet werden und durch die beharrlichen Wiederholungen der Argumente. Aber auf der anderen Seite wächst die Zahl der, sagen wir mal, Leute, die aktiv aus dem Netz Kritik und konstruktive Kritik üben und bereit sind, auch politisch mitzugestalten, ja Tag für Tag. Ich hatte ja vorhin die Abgeordneten angesprochen, die selber auch in diese Twitter-Rolle mittlerweile hineingeraten und die merken, das sind nicht nur Idioten, die da irgendwie das System, die Revolution ausrufen wollen. Ich weiß nicht, was kommt. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man nicht auf dem Sofa einschläft, sondern weiter wachsam bleibt und bereit ist, sozusagen diesen ständigen Ermüdungsversuchen der Gegenseite mit der gleichen Beharrlichkeit entgegenzutreten und eben auch die eigenen Argumente immer wieder zu wiederholen, wenn es denn notwendig ist. Aber originelle Formen des Protests sind natürlich immer gut, wobei ich natürlich als Jurist nicht für originelle Formen des Protestes zuständig bin. Wir haben ja eher eine trockene Fantasie und da ist mein Einfallsreichtum eigentlich auch zu gering, um mich da jetzt aktiv zu beteiligen. Da müssen die Kreativen vor. Ja, das sehe ich auch so. Das kann man nicht alles von Juristen verlangen. Die sind für andere Sachen dann gut und wichtig. Und ich danke Udo sehr fürs Kommen heute. Ich versuche ihn zu überreden, das öfters hier im Dicken Engel zu machen. Und ich hoffe, es hat ihm auch gefallen und war auch okay für ihn. Es ist nicht zu anstrengend, nicht zu ausufernd. Und mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich wäre dafür, dass wir jetzt alle unsere Aufnahme beenden. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.